Wissenschaft im Brennpunkt. Da ist die erste Botschaft, das, was an Standards von der Europäischen Union vereinbart ist, das wird nicht abgesenkt. Das ist die Voraussetzung für das Verhandlungsmandat. Alle hohen europäischen Schutzbestimmungen bleiben erhalten. Das höre ich immer wieder, wenn von TTIP die Rede ist. Also Zulassungsverfahren müssen wissenschaftlich basiert sein. Ich höre auch, dass Neuregelungen künftig auf dem soliden Fundament der Wissenschaft gründen sollen. Science-based, also das liest sich erstmal harmlos, hat aber eine hohe Sprengkraft. Wenn man die europäischen Regeln aushebeln will, kann man es über diesen Ansatz natürlich am besten machen. Deal unter Forschern. Wie TTIP mit Fakten hantiert. Von Peter Kreisler. Schon jetzt, im Frühling, legt sich die erste schwere, feuchte Wärme über die Stadt und kündigt die Hitze des Sommers an. Der junge Umweltanwalt Baskut Tunçak kommt heute ganz entspannt mit kurzen Hosen und T-Shirt ins Büro. Er arbeitet für das Center for International Environmental Law, CIEL, in Washington D.C., nicht weit vom US-Kongress, und beobachtet genau, welche Kräfte in der Gestaltung und Umsetzung von Gesetzen wirken. Wie Lobbyisten, Politiker, die Medien, aber auch wissenschaftliche Institutionen ihren Einfluss entfalten. Ich bin nach Washington gekommen, um Antworten zu finden zu den Widersprüchen im transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. TTIP is being billed as the largest bilateral trade agreement ever. TTIP soll das größte Handelsabkommen aller Zeiten werden und besonders die regulatorischen Unterschiede verringern oder gar beseitigen. Die EU-Kommission verhandelt zurzeit eine gegenseitige Anerkennung der Standards durch eine sogenannte Positivliste. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass in Zukunft in den USA hergestellte Kosmetika eingeführt werden dürfen, die bisher von der EU verboten waren, weil sie giftige und gefährliche Stoffe enthalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie groß die Unterschiede inzwischen sind. Die USA haben nur 11 chemische Stoffe für die Verwendung in Kosmetika verboten. Die EU hat 1.300 aus dem Kosmetiksektor verbannt. Wenn es gelänge, die neue TTIP-Handelsarchitektur umzusetzen, hätten wohl die Verbraucher das Nachsehen. Auch das EU-Parlament würde in seinem Gestaltungsspielraum beschränkt, so seine Befürchtungen. Kann er seine Sorge an Beispielen festmachen, frage ich ihn. TTIP is primarily a regulatory agreement between the US and the EU. Tunçak erklärt, dass er drei wichtige Mechanismen besonders kritisch sieht. Wissenschaftlich basierte Zulassungsverfahren, die das EU-Vorsorgeprinzip aushebeln, den regulatorischen Rat, der Lobbyismus an einem permanenten Verhandlungstisch institutionalisiert, und ein im Geheimen tagendes Investorenschiedsgericht, bei dem Unternehmen Staaten auf entgangene Profite verklagen können. Seit über 20 Jahren finden diese in Nordamerika bereits ihre Anwendung. Sie wurden mit NAFTA, der nordamerikanischen Freihandelszone, eingeführt. Auch deshalb gilt NAFTA als Blaupause für TTIP. Kanada hatte zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, das die Beimischung von Neurotoxin in Benzin verbot. Obwohl die USA das gleiche Gesetz bereits hatten, dort war giftige Beimischung bereits untersagt, konnte ein US-Unternehmen den kanadischen Staat vor einem ISDS-Schiedsgericht verklagen, als Kanada das gleiche Gesetz einführte. The company sued Canada. Klingt erstmal absurd, denke ich. The end result was that not only did they have to reverse the law. Kanada verlor den Prozess und das Ergebnis war, das Neurotoxin-Gesetz musste in Kanada rückgängig gemacht werden. They issued an apology. Kanada musste dem Unternehmen die verloren gegangenen Gewinne erstatten und musste sich bei dem Unternehmen sogar entschuldigen. These cases involving toxic chemicals and investor state. Man müsse sich das wie eine große Zwiebel vorstellen, versucht Tunçak, die komplexe Materie in ein verständliches Bild zu rücken. Um neue Verordnungen oder Grenzwerte hätten sich viele administrative Schichten gelegt, die den Prozess verlangsamen oder sogar verhindern könnten. Die nächste Verhinderungsschicht, eine Institution, die bei TTIP der regulatorische Rat genannt wird. An diesem neuen Verhandlungstisch sitzen Handelsexperten und Juristen und schauen sich neue Verordnungen und Gesetze an, die ein Handelshemmnis darstellen, oder sie machen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Zum Beispiel entwickelt die EU zurzeit für die Nanotechnologie ein neues Registrierungsverfahren. Sobald aber die EU das einführen wollte, könnte das US-Handelsministerium, USTR, das als ein Handelshemmnis erkennen und über diese neue Institution des Regulatorischen Rates diese neue Nanoverordnung stoppen. Und zwar bevor das EU-Parlament diesen Vorschlag beraten kann. Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesetzgebung. Der für TTIP geplante regulatorische Rat hat also einen sehr starken Verlangsamungseffekt oder Chilling-Effekt. Das wird für Gesundheits-, Umwelt-, Chemie- und Arbeitsrechtsstandards gelten. Dabei könnte das Aushebeln von Gesetzen bereits viel eher beginnen. Nämlich da, wo festgestellt wird, ob ein Produkt gefährlich ist, also in den Laboren der Forscher. Tunçak schlägt mir vor, das doch selbst an einem Beispiel zu überprüfen. Das Pestizid Atrazin ist in der EU verboten und in den USA immer noch erlaubt. Warum ist das so? Nach dem Interview gehe ich in ein Café und recherchiere im Internet etwas über das Pflanzenschutzmittel Atrazin. 33 Millionen Kilogramm wurden 2013 in der industrialisierten Landwirtschaft in den USA verwendet. Die Hälfte des Maises und 90% des Zuckerrohrs damit besprüht. Atrazin wird nur sehr langsam abgebaut und reichert sich im Grundwasser an. Seit über 10 Jahren darf es in der EU nicht mehr angewendet werden, weil befürchtet wird, dass es Fauna und Flora gefährdet. Auch eine schädliche Wirkung auf Menschen kann nicht ausgeschlossen werden. Wie kamen die Regulierungsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks zu so unterschiedlichen Einschätzungen, frage ich mich. Ich spreche mit Tyron Hayes. Der Biologe forscht seit 15 Jahren an einer öffentlichen Universität in Kalifornien. Ich untersuchte in Berkeley die Wirkungen von Hormonen und chemischen Verbindungen auf Amphibien. Als der Hersteller von Atrazin auf mich zukam, um die Wirkung von Atrazin auf Frösche zu erforschen. Tyron Hayes erklärt, dass er Drittmittel der Industrie angenommen habe. Dafür habe er einen hohen Preis gezahlt. Bei diesen Studien habe ich herausgefunden, dass das Pflanzengift Atrazin die Entwicklung bei männlichen Fröschen so stark stört, dass sie sich zu weiblichen Fröschen entwickeln. Die männlichen Frösche entwickeln sogar plötzlich Laich, also Froscheier. Ein Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hat. Auch nicht Syngenta, der Hersteller von Atrazin. The company tried to prevent me from publishing and from discussing that work with other scientists outside of their. Die Firma hinderte mich daran, diese Arbeit zu veröffentlichen. Dann baten sie mich, meine Daten extra zu manipulieren und zu verändern. Und schließlich verboten sie mir komplett, über meine Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit zu reden. Ich weigerte mich. Der Chemiekonzern Syngenta versuchte, durch eine Art PR-Gegenkampagne seine Ergebnisse zu widerlegen, ihn zu demontieren, lächerlich zu machen. Und nicht nur das. Tim Pasteur, for example, before I would give a talk, would. Tyron Hayes erzählt von einem Lieblingsfeind, Tim Pasteur, Wissenschaftler von Syngenta, der ihn bei einer Veranstaltung mit wüsten Drohungen provoziert habe. Your wife's at home alone right now. How do you know I haven't sent somebody there to. Teil einer Einschüchterungskampagne. Ich habe bei der Basler Konzernzentrale von Syngenta schriftlich angefragt, wie sie denn zu diesen schweren Vorwürfen von Tyron Hayes stehen. Die Presseabteilung antwortete via E-Mail: Die Forschungsergebnisse von Hayes sind nicht reproduzierbar. Unsere Kommunikationsmaßnahmen waren stets darauf ausgerichtet, die wissenschaftlichen Fakten klarzustellen. Und das Verbot in der EU, Atrazin nicht mehr zu registrieren, war rein politisch motiviert. Das Ganze klingt eher nach einem Hollywood-Thriller als nach dem Alltag eines Wissenschaftlers, der mit Fröschen forscht, denke ich. War der junge Professor vielleicht paranoid geworden? Vor einigen Monaten wurden interne Memos im Rahmen eines Prozesses veröffentlicht, die das Vorgehen des Unternehmens genauestens dokumentieren. Diese Syngenta-Unterlagen zeigen, dass Detektivagenturen beauftragt wurden, um den Wissenschaftler zu überwachen. Sein Telefon wurde abgehört und seine E-Mails wurden gelesen, um ein psychologisches Profil von Tyron Hayes herzustellen. Die freigegebenen Gerichtsdokumente zeigen umfassende interne Firmenkommunikation und Memos. Hier stellt sich mir die Frage, ob sich ein einzelner Wissenschaftler oder eine öffentliche Universität gegen solche Attacken und Methoden überhaupt wehren könnte. Tyron Hayes: Any independent study from any scientist is not funded by Syngenta. Jede unabhängige Studie fand ähnliche Probleme. Wir haben gerade weitere Studien veröffentlicht, bei denen 22 Wissenschaftler aus 12 Ländern mitarbeiten. Atrazin führt zu Problemen in Sexualorganen bei Säugetieren, Fischen und Vögeln. Doch die amerikanische Umweltbehörde EPA ließ dieses Pestizid weiter auf dem Markt. Die wissenschaftliche Beweislage war für das Prüfpersonal nicht eindeutig genug. Denn in den USA gilt das Nachsorgeprinzip. Man muss die Gefährdung nachweisen, den sogenannten Proof of Harm. Die Industrie kann bei diesem System die Entscheidungshoheit leicht erringen. Forschungsergebnisse können behindert, manipuliert, gekauft und unterwandert werden, wie das Beispiel Tyron Hayes deutlich belegt. Außerdem sind Risiken nicht immer eindeutig beweisbar. Manchmal gibt es nur Verdachtsmomente, erste Hinweise, die man mit mehr Studien und Zeit untersuchen müsste. Gründe, warum das Zulassungsverfahren in Europa viel abwägender ist. Schließlich gilt hier das Vorsorgeprinzip. Ich reise zurück nach Europa und frage mich, ob dieses Prinzip tatsächlich durch TTIP ausgehöhlt werden könnte, wie Kritiker warnen. An diesem grauen Morgen sitzt die Vorsitzende des Umweltausschusses, Bärbel Höhn, in ihrem großen Büro auf der untersten Ebene des Bundestages. Auch sie kam erst kürzlich von einer Reise aus den USA zurück. Ich erzähle ihr von meiner Recherche über Atrazin. Sie nickt nur, als wäre das alles altbekannt. Ich war mit dem Umweltausschuss des Bundestages in den USA. Wir haben also mit deren Umweltbehörde EPA lange gesprochen. Die sagen, das wäre super, wenn wir auch REACH hätten. So, aber wenn wir jetzt mit den viel niedrigeren Standards im chemischen Bereich der USA konfrontiert werden, und das wird dann automatisch über die Zeit zur Absenkung führen. Ich bin noch immer skeptisch, ob es dafür Belege gibt. Schließlich wird das US-amerikanische Abkommen TTIP hinter verschlossenen Türen verhandelt und es gibt kaum Informationen. Sind die Befürchtungen vielleicht doch nur Mythen der TTIP-Kritiker? Auch Bärbel Höhn hat sich das gefragt. Doch inzwischen liegt der Text zum kanadischen Abkommen CETA vor, an dem sich einiges ablesen lässt. Also die einen sagen immer, das sind Mythen, aber begründen das nicht. Und ich kann das ja sehr wohl begründen. Denn wir haben uns die Texte ja von CETA, von diesem kanadischen Abkommen, angeguckt. Aber die Frage ist ja, was wird in Zukunft sein? Und in Zukunft steht da eindeutig drin, efficient science-based. Also das muss effizient sein, die Genehmigung, und muss wissenschaftlich basiert sein. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir würden hier zum Beispiel entscheiden, wenn neue gentechnisch veränderte Pflanzen auf den Markt kommen, wir wollen sie verbieten. Und da ist halt die Frage, können wir das noch mit einem solchen Freihandelsabkommen? Die Mitarbeiterin der Abgeordneten Höhn druckt mir die entsprechenden Seiten aus. Tatsächlich, auf Seite 442 findet sich ein großes Kapitel zur Gentechnik. Dort steht, dass die Zulassung von neuen, genetisch veränderten Organismen nur auf Grundlage von wissenschaftlichen Ergebnissen erteilt werden kann. Das Prinzip nennt sich im Freihandelsjargon Science-Based Approval to Regulation. Kennen die Berliner Bundestagsabgeordneten den Text? Und wissen sie, was sich verbirgt hinter dem so harmlos klingenden Begriff? Wie sehen das die Experten, die seit Jahrzehnten für Deutschland und Europa die Zulassung bei der sogenannten grünen Gentechnik überwachen? Ich bitte Wolfgang Köhler um eine Einschätzung. Er kennt das Ringen der Industrie mit den Sicherheitsbehörden. Köhler ist ein ausgewiesener Fachmann, überwachte als Abteilungsleiter ein knappes Jahrzehnt für die Bundesregierung die Zulassung von Gentechnik in der Landwirtschaft. Dabei stand er der Gentechnik anfangs durchaus unbefangen gegenüber, wie er mir erklärt. Science-based ist eine Begrifflichkeit, die wir kennen, auch aus internationalen Handelsverträgen insgesamt. Das steht auch in WTO. Das bedeutet, sie dürfen Produkte nur verbieten, vom Markt nehmen oder den Markteintritt hindern, wenn sie wissenschaftlich begründete Beweise haben, dass das Produkt schädlich ist. Das ist die Philosophie, die dahinter steht. Nachdem der gelernte Jurist sich den bereits vorliegenden CETA-Vertrag genau angeschaut hat, ist er überrascht von der Eindeutigkeit. Dass es eine solche Dreistigkeit gibt, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und er ergänzt, dass dieses Freihandelsabkommen einen absolut völkerrechtlich bindenden Vertrag darstellt, der jederzeit bei der Welthandelsorganisation eingeklagt werden kann. Wird der Vertragstext nicht eingehalten, kann es für den Steuerzahler also richtig teuer werden. Viele, sagt er, unterschätzten die Gefahren. Es wird eine Entwicklung stattfinden, die alles, was wir an Sicherheitsvorkehrungen haben, versuchen wird auszuhebeln. Genau das wird stattfinden. Und was uns unsere Politiker erzählen, wir brauchten alle gar keine Angst zu haben, alles bleibt hier in Europa, wie es ist. Da würde ich sagen, entweder wissen die überhaupt nicht, wovon sie reden, oder sie erzählen uns bewusst dummes Zeug. Bundestagsmitglied Jürgen Hart von der CDU-Fraktion, er koordiniert die TTIP-Verhandlungen fürs Kanzleramt, widerspricht. Er sieht in dem rein wissenschaftlichen Ansatz, den die USA und Kanada fordern, kein Problem. Ich glaube, es ist schon ein Stück weit die Methode, die wir insgesamt ja für die richtige halten, dass wir sagen, wenn etwas verboten oder erlaubt wird, dann muss es dafür eine nachvollziehbare, sachliche, wissenschaftliche Basis und Begründung geben. Also nicht Emotionen oder das Bauchgefühl sollte uns leiten, sondern das, was wir konkret messen, wiegen, fühlen und wissenschaftlich ermitteln können. Und ich glaube, dass das doch ein Fortschritt ist, wenn wir uns insgesamt auf solche Methoden stützen. Wolfgang Köhler weist darauf hin, wie die Risikobewertung der Forscher bei der Produktsicherheit in der Regel zustande kommt. Nach seiner Ansicht ist sie selbst in Europa nicht ausgewogen genug, als dass man sich im Zulassungsverfahren nur darauf stützen dürfte. Schließlich, die meisten Gutachten, die für die Risikoeinschätzung verwendet werden, werden von der Industrie vorgelegt. Science-based, wissenschaftlich, forschungsbasiert, klingt alles ganz, ganz toll, klingt auf den ersten Blick so, als ob es alles todsicher ist und immer 100% stimmen muss. Gibt es nicht. Wissenschaft ist auch Politik. Es gibt keine unabhängige Wissenschaft, es gibt keine unabhängige Forschung. Deshalb ist es hochgefährlich und aus meiner Sicht auch nicht akzeptabel, die Entscheidung allein in die Hände von Wissenschaftlern, von Forschern zu legen. Dazu bedarf es meines Erachtens eines gesellschaftlichen Diskussionsprozesses und der Entscheidung durch Politiker, die dafür gewählt worden sind und dafür möglicherweise auch wieder abgewählt werden können. Wissenschaftler alleine sind nicht eine ausreichende Quelle. Und für dieses Korrektiv haben wir eben das sogenannte Vorsorgeprinzip. Der Fall des US-amerikanischen Froschforschers Tyrone Hayes ist kein Einzelfall. Auch in Europa können Forscher, die zu neuen Erkenntnissen kommen, leicht unter Druck geraten. Wer sich zu weit rauswagt, dem werden Karriere und der wissenschaftliche Ruf zerstört, höre ich immer wieder. Namen und Beispiele werden genannt, wie der französische Wissenschaftler Gilles-Éric Séralini. Was an ihren Forschungsergebnissen dran ist, lässt sich für einen Laien kaum noch feststellen. Wem soll man glauben, der Industrie oder dem Wissenschaftler? In Halle treffe ich einen Bienenforscher, der im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums den Monsanto-Mais MO810 auf die Verträglichkeit für Bienen überprüfte. Anfang des Jahrtausends habe ich mich hauptsächlich auseinandergesetzt mit Gentechnik. Und es gab viele Studien, die eigentlich gezeigt haben, dass das den Bienen nicht schadet. Mit dieser Erwartung bin ich eigentlich auch rangegangen und gesagt, gut, die Testverfahren, die wir haben, sind nicht optimal für die Zulassung. Viele Wissenschaftler der Industrie bestritten, dass es zu einem horizontalen Gentransfer kommt. Heinrich Katz konnte jedoch das Gegenteil nachweisen. Dann haben wir das versucht zu publizieren und die Gutachter waren eigentlich positiv. Dann haben wir lange nichts von Nature gehört. Inzwischen war ein Fernsehteam auf den Bienenforscher in Halle aufmerksam geworden und wollte über seine neuen Erkenntnisse berichten. Ich hatte den ZDF-Leuten gesagt, bevor das nicht publiziert ist, bringt ihr das nicht. Und dann kam es trotzdem in den Nachrichten und da habe ich gesagt, wie kann das sein? Ja, wisst ihr denn nicht, dass das Paper abgelehnt ist? wurde der Forscher von den ZDF-Journalisten gefragt. Und das hat mich dann natürlich überrascht. Wie kann das sein, dass die Journalisten das vorher wissen, vor dem Autor, der es bei einem Journal eingereicht hat? Und er sagte, woher haben Sie das denn? Und er gesagt, ja, wir haben es von Monsanto. Die wussten das. Während die Risikobewertung kaum Fortschritte macht, geht die Entwicklung von neuen Produkten mit Meilenschritten voran, erfahre ich in St. Louis bei Monsanto. It was only 13 years ago that we were able to finally sequence. I mean, we in the sense of scientists. Erst vor 13 Jahren gelang es, menschliche Genome zu entschlüsseln. Damals kostete es $400 Millionen und es hat viele Jahre gedauert. Diese Maschine kann es in einigen Tagen schaffen und es würde nur $1,000 kosten. Mir wird erklärt, dies sei der beste Gensequenzierer der Welt und auf Saatgut spezialisiert. Diese Maschine kann in nur einem Tag die Genlandkarte einer Pflanze schreiben. Von der Entdeckung bis hin zur kommerziellen Nutzung dauert es aber noch weitere 8 bis 10 Jahre und kostet weitere $100 Millionen. Was die kommerzielle Nutzung leider verzögert, sind die ganzen Tests. Kein Wunder, dass die Industrie mit den Füßen scharrt. Dank Innovation können sie immer schneller und billiger neue Produkte zur Marktreife entwickeln. Der Gesetzgeber, der die Gefährlichkeit zum Schutze seiner Bürger einschätzen muss, hinkt immer mehr hinterher. Deutschland ist für die Produkte von Monsanto ein Schlüsselmarkt. Deutschland ist größter Importeur von Gensoja aus den USA, der zu 85% genetisch verändert ist. 4,6 Millionen Tonnen Sojaschrot werden jedes Jahr in Deutschland verfüttert. Ich fahre nach Brüssel, um mit Beat Späth zu reden. Er ist der Direktor von BioEurope. Nahe dem Europaparlament finde ich sein Büro, eine schöne Büroetage in einem ansehnlichen Altbau. Späth fordert die Angleichung an die amerikanische Verfahrensweise und eine rein wissenschaftlich basierte Zulassung. Die Risikobewertung wird mehr und mehr auch politisiert. Das ist die Schuld der Politik, ja? Da sind also Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission auch wieder dann schuld, dass also vermehrt auch Risikobewertungskriterien erstellt werden, die einfach wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen sind. Wie eindeutig weiß man denn wirklich, wie sicher beispielsweise die Gentechnik ist? Und kann man es denn belegen? Die Antwort überrascht von jemandem, der rein wissenschaftlich fundierte Zulassung fordert. Das ist natürlich sehr kompliziert im Einzelnen. Allerdings läuft es auf Vertrauen raus. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, vertraue ich Greenpeace oder vertraue ich den Europäischen Akademien der Wissenschaften? Vertraue ich EFSA, vertraue ich der Europäischen Kommission? Und die sagen nämlich alle, bis auf Greenpeace, dass nie erwiesen wurde, dass Gentechnik als solches in irgendeiner Weise eine höhere Gefährdung mit sich trägt als konventionelles Saatgut. Es gibt eine ganze Bewegung von Wissenschaftlern, die natürlich krampfhaft versuchen, trotzdem was Unsicheres zu finden an der Technologie. Das ist ja der goldene Gral dieser Anti-Technologie-Bewegung, dass sie eben sich Mythen aufgebaut haben, dass irgendwas nicht sicher sind und sie versuchen jetzt eben weiterhin, das auch irgendwie zu beweisen. Beat Späth ist einer der zahlreichen Lobbyisten in Brüssel. In den letzten Jahren hat die EU große Anstrengungen unternommen, ihren Einfluss zurückzudrängen. Die wenigen Fortschritte könnten durch TTIP nun auf einen Schlag zunichte gemacht werden. Das weiß besonders die Anti-Lobby-Organisation Corporate Europe Observatory. Dank der aufwendigen Recherchen der Politikwissenschaftlerin Pia Eberhardt wissen wir, dass in dem transatlantischen Freihandelsabkommen eine neue permanente Lobby-Institution installiert wird, der Regulatorische Rat. Dieser Rat setzt sich aus amerikanischen und europäischen Handelsexperten und Rechtsanwälten zusammen, die jedes neue EU-Gesetz, bevor es verabschiedet wird, auf seine Wirtschaftlichkeit überprüfen dürfen. Damit wird der Industrie ein weitreichendes Mitspracherecht eingeräumt. Neben der wissenschaftlich basierten Regulierung sieht Pia Eberhardt hier die größte Gefahr, die Parlamente einzuschränken. Der Regulatorische Rat ist für mich tatsächlich eines von zwei Herzen des TTIP-Abkommens und das ist brandgefährlich. Auf die Brisanz der regulatorischen Kooperation sind wir gestoßen über eine Informationsfreiheitsanfrage an die Kommission, die wir gestellt haben. Und auf die hat die Kommission dann geantwortet mit einem wirklichen Stapel von Papier. Es war ein totales Chaos. Und wir haben dann aber in diesem Stapel von Papier eben Positionspapiere gefunden von Business Europe und der US Chamber of Commerce, in dem sie ganz klar sagen, wir möchten diesen Teil der Verhandlungen dazu nutzen, um Co-Gesetzgeber zu werden. Sie benutzen tatsächlich dieses Wort. Das heißt, selbst wenn durch langjährige Forschung wissenschaftlich bewiesen werden könnte, dass ein Stoff gefährlich ist, kann ein Verbot scheitern, wenn es nicht den Wirtschaftlichkeitskriterien des regulatorischen Rats entspricht. Ist die EU-Kommission naiv, wenn sie so leichtfertig unsere Schutzmechanismen aufs Spiel setzt, will ich von Pia Eberhardt wissen. Ich glaube nicht, dass die EU-Verhandler naiv sind. Die wissen ganz genau, was sie dort tun. Es hat ein Interesse in diesem Abkommen und das ist, Dienstleister zu sein für europäische Unternehmen. Das heißt eben auch, diesen Unternehmen mehr Macht zu geben, hier in Gesetzgebungsprozesse einzuwirken und ihre Interessen durchzusetzen. Eins ist mir inzwischen klar geworden. Die Spielregeln, wie wir mit wissenschaftlichen Ergebnissen bei der Risikoeinschätzung in Zukunft umgehen, werden sich mit den transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP und CETA grundlegend ändern. Politik und Verbraucher werden es schwer haben, mit ihren Bedenken gegen die Deregulierungskette aus wissenschaftlich basierter Regulierung, Investorschiedsgerichten und dem regulatorischen Rat anzukommen. Besonders dann, wenn ein Risiko sich nicht schnell und eindeutig beweisen lässt. Erstaunlich, dass man das in Berlin anders sieht. Und da ist die erste Botschaft, das, was an Standards von der Europäischen Union vereinbart ist, das wird nicht abgesenkt. Deal unter Forschern oder wie TTIP mit Fakten hantiert. Von Peter Kreisler. Es sprachen Volker Niederfahrenhorst und Volker Risch. Technik Angelika Bruchhaus. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.